Prophetisches Live vom 9.2.2023 mit Gracie und Reinhard. Übersetzt von Petra, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir haben heute ein prophetisches Live mit Gracie. Doch zuerst lasse ich ein Lied laufen, das ich wirklich mag. Es ist eines meiner Lieblingslieder. I Surrender von Hillsong. Der Link zu diesem Lied ist in der PDF eingefügt. Genieß es einfach, Jesus zu preisen. Dies ist das erste von unseren wöchentlich geplanten prophetischen Lives. Der Plan ist, dass wir an diesen Vormittagen nicht lehren, sondern prophetische Worte freisetzen. Wir schauen, was der Herr sagt und was der Herr tut, und wir öffnen einfach unsere Herzen. Bei Prophetien ist eine Sache sehr wichtig. Es spielt keine Rolle, wie viele prophetische Worte du in deinem Leben erhältst oder welcher große Prophet über dich prophezeit. Wichtig ist, dass du dein Herz an Gottes Herz angleichst und im Glauben vorangehst. Sonst wird das, was Gott sagt, keinen Unterschied in deinem Leben machen. Denk doch nur, was der Herr zum Volk Israel sagte. Ich werde euch ins verheißene Land bringen. Doch sie kamen nie dorthin. Gottes Wort ist machtlos, wenn du nicht lernst, im Glauben zu leben und ihm zu vertrauen. Wir müssen unsere Herzen ständig in Übereinstimmung mit seinem Herz bringen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Wir vertrauen dir, dass du heute prophetische Worte freisetzen wirst. Du sagst in deinem Wort klar, dass jeder prophezeien kann, und du hast gesagt, dass wir uns nach dem Prophetischen ausstrecken sollen. Deshalb sehnen wir uns danach, dass du, Heiliger Geist, durch Gracie und mich fließt. Und wir danken dir einfach, dass du uns heute als Kanäle gebrauchst. Und wir versprechen, dass wir alle Ehre nur Jesus alleine geben werden. Wir geben uns dir hin, Heiliger Geist. Für alles, was du tun oder sagen willst, sind wir bereit. Danke. Gracie wird beginnen, das ist schön. Das erste Wort, das ich habe, ist für einen Mann. Die Leute haben dich von außen betrachtet und sie dachten, dass du sehr erfolgreich bist. Du hast viele Menschen gelehrt und sprichst in vielen Situationen über Gott. Vor kurzem hast du wirklich Großes überwunden, doch es hat nicht das in dir bewirkt oder verändert, was du dachtest. Und deshalb bist du frustriert, weil du dachtest, es würde dir eine gewisse Freude bringen. Doch ich spürte, wie der Herr sagt, nichts in dieser Welt, nichts, was du überwindest, wird dir Freude bringen, denn tief in dir weißt du, dass es etwas Größeres und Wichtigeres gibt, das in deinem Leben geschehen muss. Und nur der Herr kann das füllen. Ich sehe, dass du große Sehnsucht nach dem Prophetischen hast. Und ich sehe, dass du von Gott gebraucht wirst, um für tausende Menschen zu prophezeien. Aber damit das geschehen kann, musst du deine Hände öffnen und einige Dinge loslassen, die du hier auf dieser Erde noch festhältst. Ich sehe, dass du ein paar Dinge festhältst, die du nicht loslassen möchtest. Aber ich sehe auch, dass Gottes Hand viel größer ist. Er hat ein paar Dinge für dich vorbereitet, die viel größer sind. Ich sehe, dass die nächsten 3 Monate eine Zeit der Entscheidung für dich sein werden. Und das Erste, was ich von Gott gehört habe, war, wenn du dich wirklich nach ihm sehnst, wird er dir sehr viel größere Dinge geben, als du heute hast. Reinhard fährt fort. Das Erste, was ich habe, ist eigentlich ein Wort der Erkenntnis für Heilung. Ich sehe, wie Menschen von Ohrenschmerzen geheilt werden. Es gibt ja eine Person, die im linken Ohr irgendeine chronische Infektion hat, die nie richtig ausgeheilt ist. Sie kommt immer wieder zurück. Manchmal geht das Ohr auch zu und du kannst nicht mehr gut hören. Und ich sehe, wie Jesus dieses Ohr heilt. Er wird es öffnen, es wird aufgehen und du wirst nie wieder eine Infektion haben. Es wird ein für alle Mal geheilt sein. Ich sehe auch, dass jemand eine Verletzung am Trommelfell bzw. tief im Innern des Ohres hat. Etwas hat dein Ohr verletzt und Gott möchte diese Verletzung jetzt heilen und das Ohr komplett wiederherstellen. Heiliger Geist, wir danken dir für dieses Wunder der Heilung von Ohren. Wir ehren einfach, was du hier tust. Ich befehle jetzt jedem Ohr geheilt zu sein. Ich weise jeden Geist der Krankheit zurück. Ohren, öffnet euch und seid wiederhergestellt. Sei geheilt jetzt. Reinhard fährt fort. Ich sehe auch eine Frau. Das betrifft eventuell mehrere Frauen, aber ich sehe speziell eine Frau. Und diese Frau hat wirklich Mühe mit einem ihrer Kinder. Du hast drei Kinder, doch mit einem von ihnen hast du besonders große Probleme. Du hast alles getan, um eine gute Mutter-Kind-Beziehung zu haben, aber du bist nie mit diesem Kind zurechtgekommen. Es ist einfach so schwierig für dich. Und der Herr sagt zu dir: Je mehr du darauf achtest, eine gute Mutter zu sein und gut mit deinem Kind umzugehen, desto schwieriger wird es für dich. Doch je mehr du dich auf meine Güte und meine Liebe konzentrierst, desto mehr wird sich diese Situation verändern. Ich empfinde, dass der Feind diese Mutter ausgetrickst hat. Er hat sie ausgetrickst und dazu gebracht, dass sie ständig darauf achtet, eine gute Mama für dieses Kind zu sein. Dennoch gibt es diese Reibung zwischen euch und es wird nicht besser, sondern schlimmer. Und der Herr sagt: Wenn du wieder auf mich schaust, wie du das in der Vergangenheit getan hast, wenn du mich genießt und dich nicht mehr auf dein Problem konzentrierst und darauf, dass du eine gute Mutter bist, wirst du erleben, dass ein Friede in dein Haus einzieht, den du noch nie so erlebt hast. Und dieser Friede wird kommen, weil ich, der Friedefürst, dort sein werde. Sagt der Herr: Ich werde dort bei dir sein und ich werde auch dein Kind berühren. Nächstes prophetisches Wort von Gracie. Ich habe ein Wort für eine Frau, die eine Darmkrankheit hat. Du leidest seit langer Zeit und hast sehr viel Gewicht verloren. Es wurde ein bisschen besser und dann wurde es wieder schlechter. Der Arzt hat mehrere Behandlungen durchgeführt, aber nichts hat angeschlagen. Und mit jedem Tag wurdest du trauriger und entmutigter, und nun stehst du kurz davor aufzugeben. Ich sehe, dass all das mit einer großen Frustration zwischen dir und Gott begonnen hat. Und ich sehe, wie Gott sagt, dass er derjenige ist, der dich wiederherstellt. Und du weißt, dass nur er das tun kann. Und all diese Gefühle der Entmutigung, die du hast, all die Gedanken, dass dein Leben am Ende angelangt ist, machen aus Gottes Perspektive überhaupt keinen Sinn. Denn all diese Probleme begannen in Wirklichkeit damit, dass du anfingst, darüber nachzudenken, ob du dein Leben beenden sollst. Ich empfinde, dass der Herr sagt: Auf einer Skala von 1 bis 10 in deiner Beziehung zu mir hast du noch nicht einmal eine 7 erreicht. Das Einzige, was du tun musst, ist zurückzugehen. Fokussiere dich wieder auf ihn. Hör auf, nur auf dich selbst zu blicken. Und vergleiche dich nicht. Das darfst du nicht tun. Schau auch nicht auf die Dinge, die du getan hast und die du falsch gemacht hast, denn du kannst sie nicht ändern. Das, was du heute ändern kannst, ist Folgendes: Du kannst deinen Fokus neu auf Gott ausrichten. Und wenn du deinen Fokus auf Gott ausrichtest, wirst du wiederhergestellt werden und sogar einige von deinen Träumen werden erneuert. Und während du anfängst, wieder zu träumen, wirst du erleben, wie dein Leben transformiert und wiederhergestellt wird. Reinhard, ich sehe, wie Gott zu einem Teenager spricht. Es handelt sich um einen Jungen und dieser Jugendliche quält sich furchtbar. Du hast innere Kämpfe und fürchtest dich davor, mit anderen Personen darüber zu sprechen, weil du dich so sehr schämst und es dir peinlich ist. Folgendes will der Herr dir sagen: Ich versuche, zu deinem Herzen durchzudringen, aber du hast dein Herz vor mir verschlossen. Denn du bist in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen und du hast Religion mit mir verwechselt. Und nun hast du dein Herz vor mir verschlossen, doch ich habe nichts damit zu tun, wie du erzogen wurdest. Der Herr möchte dir sagen: Ich bin nicht derjenige, der dein Herz mit Scham und Schuld gefüllt hat. Das bin nicht ich. Ich möchte, dass du zurück in meine Arme kommst und mir vertraust. Wenn du einfach sagst: Jesus, ich vertraue dir, wirst du sehen, dass die Liebe Jesu in dein Herz eintritt und du wirst dich jeden Tag mehr danach sehnen. Das wird dich in eine neue Freiheit bringen, nach der sich dein Herz wirklich sehnt. Und dann sehe ich, dass Gott dich zu einem Zeugnis für viele andere Menschen macht. Aber du musst dein Herz auch vor Gedanken verschließen, die entstehen wollen, weil du wütend auf die Personen wirst, die dich so religiös erzogen haben. Vergib ihnen und lass es los. Du wirst entdecken, dass Gott so viel schöner ist. Nächste Prophetie von Gracie. Ich habe ein Wort für einen Mann, der um die 40 ist. Du leidest sehr unter Gedanken und Sehnsüchten, die plötzlich aus deinem Herzen aufsteigen. Plötzlich hattest du Gedanken wie: Kann es wirklich sein, dass sich in diesem Alter noch etwas so Großes und Machtvolles in mir ändert? Und außerdem hast du gedacht: Vielleicht habe ich mich emotional mit etwas gefüttert oder ich bin an Orte gegangen, die diese Emotionen gefüttert haben. Doch ich höre, wie der Herr sagt: Was in dir vor sich geht, liegt an den Dingen, die du gesehen hast und mit denen du dich gefüllt hast. Deshalb bist du so sehr auf Abwege geraten. Sie haben dich aus deiner Berufung herausgeführt. Jedes Mal, wenn du denkst, dass du dich von deiner Berufung entfernt hast, steigt diese große Traurigkeit in dir auf und du verwechselst sie damit, dass du nicht in deiner Berufung bist. Doch die Wahrheit ist, dass du dich von deiner Berufung entfernt hast, weil du dein Herz mit den falschen Dingen gefüttert hast. Du warst in letzter Zeit nicht die Person, die du gedacht hast zu sein. Und ich hörte, dass Jesus dir helfen will, mit all diesen Gefühlen umzugehen, die sich in dir regen. Ich sehe, dass du diese Gefühle in dir ändern kannst, indem du dein Denken veränderst. Und in dem Moment, in dem du dem Heiligen Geist erlaubst, dir dabei zu helfen, wirst du sehen, dass sich dein Leben sehr schnell verändert. In einem Augenblick. Und die Dinge, die du seit so langer Zeit versucht hast zu tun, werden sehr schnell geschehen, in Gottes Timing. Doch du musst diese Gedanken beenden und zusammen mit diesen Gedanken werden dich auch diese Sehnsüchte verlassen. Von Reinhard: Ich sehe, dass jemand aus Europa zuschaut und du bist in einer Situation, die irgendwie verzweifelt ist und irgendwie auch nicht. Ich sehe, wie du die Situation betrachtest und denkst: Das ist eine wirklich aussichtslose Lage. Doch ich sehe andere Personen um dich herum, die sagen: So schlimm ist das gar nicht. Es scheint, dass die Personen um dich herum eine andere Perspektive haben als du. Aber du möchtest nicht darauf hören, was andere Menschen sagen, denn du hast in deinem Herzen beschlossen, dass deine Perspektive die richtige ist. Du rennst hierhin und dorthin, um eine Lösung zu bekommen. Du hast jede mögliche menschliche Quelle ausprobiert, aber die verzweifelte Lage, in der du aus deiner Sicht bist, hat sich nicht verändert. Und nun gibst du allen möglichen Personen die Schuld dafür und in deinem Herzen machst du auch Gott dafür verantwortlich. Du hast es nicht ausgesprochen, doch in deinem Herz hast du es getan. Doch der Herr möchte dir sagen, dass deine Wahrnehmung falsch ist, weil du nicht bereit bist, die Wurzel deines Problems anzugehen. Du versuchst nur, das äußerliche Problem zu lösen, aber du bist nicht bereit, die Wurzel anzuschauen. Und der Herr sagt, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen und mich ganz ehrlich zu fragen, Herr, was ist die wahre Wurzel meines Problems? Und wenn du aufhörst, das offensichtliche Problem zu betrachten, das nicht das eigentliche Problem ist, wird der Herr dich ganz tief in dein Herz führen. Er wird dir dort Dinge zeigen, an denen du festhältst, die deine äußerlichen Probleme verursacht haben. Wenn du diese Dinge Jesus hingibst, wirst du erleben, wie sich gleichzeitig deine äußerlichen Probleme sehr schnell lösen werden. Du wirst eine andere Wahrnehmung haben. Und ich höre, wie der Herr sagt, bitte, gib nicht auf und sei nicht entmutigt. Bitte schau weiter auf mich und vertraue mir. Denn der Herr will nicht nur deine Situation verändern, er möchte deine Situation nutzen, um vielen anderen Menschen beizubringen, wie man die Wurzel von Problemen zerstört. Und du wirst sehr vielen Menschen Sieg bringen. Deshalb sagt der Herr zu dir, er fleht dich fast an. Bitte, bitte komm doch zu mir und gib dich mir hin. Er hat ein so tiefes, tiefes Verlangen danach, dass es dir gut geht und du wiederhergestellt bist. Okay, bevor Gracie weitermacht, sehe ich, dass Jesus ein paar Knie heilt. Wer immer hier ist und Probleme mit seinen Knien hat, ich weiß nicht, wo du bist, vielleicht fährst du gerade Auto, ich weiß es nicht, aber wenn du kannst, dann leg deine Hände auf deine Knie und mache sonst gar nichts. Bete nicht, entspann dich einfach. Das ist das Einzige, was du tust. Ich sehe, wie der Heilige Geist Knieoperationen ohne jegliche Narben und ohne jegliche Nebenwirkungen durchführt. Und ich sehe sogar, dass Gott bei jemandem ein Knie ersetzt. Jemand bekommt ein neues Knie. Heiliger Geist, ich danke dir einfach, dass du so wunderbar bist. Danke, dass dies deine Autorität ist. Das Einzige, was wir tun, ist, in deiner Autorität zu handeln. Und wir glauben, dass du die Autorität hast, um zu heilen. Deshalb befehle ich jedem Geist der Krankheit, lass die Knie der Menschen los. Wir befehlen jedem Knie der Menschen, die zuschauen, geheilt zu sein. Ich befehle, dass ein neues Kniegelenk kommt. Meniskusprobleme und Entzündungen müssen verschwunden sein. Sei geheilt, hier und jetzt. Wenn du das jetzt siehst, möchte ich, dass du etwas für mich tust. Steh von deinem Stuhl auf und knie dich nieder. Bewege deine Knie und tu etwas, das du ohne Schmerzen nicht tun konntest. Es gibt eine Person, die starke Schmerzen hatte und nun bist du schmerzfrei. Wenn das auf dich zutrifft, dann tu mir einen Gefallen und schreib in die Kommentare geheilt. Nur das. Mehrere Leute wurden geheilt. Schau, wie herrlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow, so viele Personen wurden geheilt. Gracie macht weiter. Ich sehe eine Person, die schon als kleines Kind ein musikalisches Talent hatte. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um ein Klavier oder eine Orgel handelt, aber es geht um etwas mit Tasten. Ich habe gesehen, dass du es von klein auf geliebt und genossen hast, Jesus zu preisen. Aber du wolltest gleichzeitig immer Erfolg haben, doch du bekamst diesen Erfolg nicht. Und dann gingst du in die säkulare Musik, doch selbst dort konntest du den Erfolg nicht finden. Und nun empfindest du so viel Frustration, denn in deinem Innern weißt du, dass dies eine Gabe Gottes ist. Doch ich höre, wie der Herr sagt, wenn du deine eigenen Pläne und die Dinge, die du dir für dich ersehnst, loslässt und Zeit mit ihm verbringst, wird er dir in dieser Intimität mit ihm die nächsten Schritte zeigen. Und ich sehe, wie du vor Hunderten von Menschen spielen wirst. Ich sehe, dass dein Herz so voller Freude sein wird, weil du Jesus wahrhaftig preisen wirst. Und ich sehe, dass du auf übernatürliche Weise singen wirst. Es wird tatsächlich eine Gabe Gottes sein. Und die Versorgung, die du haben möchtest und nach der du dich sehnst, wird übernatürlich kommen. Doch damit du das erlebst, musst du dich dem Herrn hingeben, um alles zu haben, was er für dich hat. Dann wirst du die Leben der Menschen so durchdringen können, wie du es dir immer erträumt hast. Reinhard, wow, das ist wirklich fantastisch. Eine Menge Menschen wurden geheilt. Das ist wirklich herrlich. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du so fantastisch und so mächtig und so großartig bist. Reinhard fährt fort. Gott wird dieses Jahr etwas Unvorstellbares tun. Ich begann das Jahr 2023 voller Begeisterung und gleichzeitig mit einem Gefühl der Ernsthaftigkeit, das ich so nie zuvor hatte. Direkt nachdem ich 2023 aufwachte, hörte ich, wie der Herr in meinem Herzen sagte: Bleib in mir, bleib in mir. Bleib in mir, nichts anderes zählt. Und ich spürte, wie der Herr sagte, werde alles los, was deinen Fokus von mir ablenkt. Deshalb habe ich Tage damit verbracht, den Herrn zu fragen, Herr, was lenkt meinen Fokus von dir ab? Und ich warf die Dinge schnell aus meinem Leben hinaus. Dies ist ein Jahr, in dem Gott Menschen in eine neue Intimität mit sich ziehen wird. Und diejenigen, die darauf reagieren, werden eine Explosion des Übernatürlichen erleben. Deshalb werden viele Menschen anfangen, wie nie zuvor im Übernatürlichen zu wandeln. Doch sie müssen auf das reagieren, was Gott tut. Gott wird sich ihnen nicht unterordnen. Sie müssen sich ihm unterordnen. Reinhard fährt fort. Ich sehe einen älteren Mann. Es scheint, als ob du in den 80ern wärst. Du warst ein sehr treuer Mann. Sehr, sehr treu. Es ist ein Charakterzug von dir. Was immer du getan hast, hast du mit Treue getan. Doch ich sah, dass du vor kurzem sehr, sehr verletzt worden bist und nun bist du enttäuscht. Du wurdest im Stich gelassen, du wurdest betrogen und auch verraten. Das, was du erlebt hast, war sehr unfair. Und ich empfinde, dass Gott auch möchte, dass du weißt, was geschehen ist, war vollkommen unfair. Diese Sache hat dich in eine Depression hineingeworfen, weil du denkst, ich war so treu und so gut und jetzt das, Warum? Warum? Ich verdiene das nicht. Aber Gott möchte, dass du weißt, dein Leben ist nicht vorbei, denn du hast das Gefühl, dass das Leben so keinen Sinn mehr macht. Doch der Herr sagt, nein, dein Leben ist nicht vorbei. Ich sehe, wie Gott als Vater zu dir kommt und dich umarmt. Und du möchtest das nicht, denn die Beziehung zu deinem eigenen Vater war nicht so schön, wie sie sein sollte. Deshalb möchtest du jetzt nicht, dass dich der Vater umarmt. Aber ich spüre, wie Gott sagt, entspann dich einfach und erlaube mir, dich zu umarmen. Öffne dein Herz für meine Liebe. Die Liebe des Vaters wird dein verwundetes Herz heilen. Und während du sagst, okay Gott, ich akzeptiere dich als meinen Vater und ich bin hier, Gott, damit du mich gebrauchen kannst, wird Gott dein Herz heilen. Und Gott wird dadurch sogar die Personen berühren, die dich so falsch behandelt hat. Und ein unvorstellbares Wunder wird geschehen. Die Zeit, die vor dir liegt, wird so fruchtbar werden. Aber du musst dein Herz für die Liebe des Vaters öffnen und das loslassen, was dir diese Person Falsches angetan hat. Dann wirst du einen wunderschönen Moment mit Gott erleben. Gracie macht weiter. Ich habe ein Wort für einen Mann, der etwa 60 Jahre alt ist. Nicht älter. Das ist immer noch sehr jung. Du hattest immer Probleme mit der Beziehung zu deiner Mutter und das hat dich wirklich beschäftigt. Du hast alles getan und versucht, deiner Mutter zu vergeben, weil du weißt, dass sie Dinge getan hat, die sie nicht tun sollte. Sie hat dich falsch behandelt. Doch ich sehe zwei Sichtweisen. Die Sichtweise deiner Mutter und deine eigene Sichtweise. Und ich habe erkannt, dass deine Mutter das Beste getan hat, was sie in ihrer Lage tun konnte. Deine Mutter versteht noch nicht einmal, warum du dich von ihr so sehr abgelehnt fühlst. Du spürst, dass die Beziehung, die du zu deiner Mutter hattest, auch heute noch dein geistliches Leben und die Beziehung zu deiner Frau blockiert. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist sagt, ja, das ist tatsächlich so. Was du tun musst, ist Folgendes. Du musst ihm erlauben, all diesen Schmerz und diese Wunden in deinem Herz zu heilen, die du dort selbst verursacht hast. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist dich mit großer Dringlichkeit aufruft, das zu tun. Wenn du die Liebe deiner Mutter annehmen kannst und dann auch sie durch diese Liebe heilen kannst, wird sie ebenfalls geheilt sein. Der Heilige Geist sagt, erlaube mir, dich zu heilen, damit du deine Mama heilen kannst. Dann könnt ihr ein großartiges Leben zusammen haben. Und in dem Moment, in dem der Heilige Geist dich heilt, wirst du auch erleben, wie die Beziehung zwischen dir und deiner Frau geheilt und wiederhergestellt wird. Ich sehe, wie der Heilige Geist sagt, dass er frei fließen muss. Und um frei fließen zu können, musst du die Sehnsucht und die Dringlichkeit, die du in dir hast, loslassen und von den Gefühlen frei werden und ihm erlauben, dich zu heilen. Ich sehe dich wie einen Adler, der geheilt wurde. Du wirst vollkommen befreit aufsteigen. Du wirst in deine eigene Bestimmung aufsteigen und du wirst andere Menschen lehren, wie sie vergeben können und wie ihnen vergeben werden kann. Reinhard. Ich sehe mehrere Personen, das ist für eine ganze Reihe von Menschen und es ist zumindest menschlich gesprochen kein nettes Wort. Aber ich bin so sicher, dass es von Gott ist, deshalb gehorche ich. Ich sehe Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Ich sehe eine ganze Reihe von Personen, die einen finanziellen Durchbruch erhalten wollten, indem sie ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Doch viele Dinge sind schiefgegangen. Und der Herr sagt, der Grund, warum all das schiefgegangen ist, liegt nicht daran, weil du nicht weißt, wie man ein Unternehmen führt. Denn viele von euch haben wirklich studiert, wie man ein Unternehmen gründet. Du hast alles getan, um dich selbst zu bilden, und dennoch steckst du finanziell im Chaos. Und hier ist das, was der Herr sagt. Du hast deinem eigenen Herzen erlaubt, dich zu täuschen. Du hast dir gesagt, ich gründe dieses Unternehmen, weil Gott mich dazu berufen hat. Du hast dir selbst gesagt, dass dies deine Bestimmung ist, und du hast auch zu anderen um dich herum gesagt, ich tue das, weil Gott es für mich hat. Doch die Wahrheit ist, dein Herz hat dich in diese Richtung getrieben, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins: Du vertraust Gott als deinem Versorger nicht. Du sagst das zwar überall, wohin du gehst, aber du glaubst es nicht wirklich. Und der zweite Grund, warum dich dein Herz in diese Richtung getrieben hat, ist, dass du in Wirklichkeit Wohlstand und Erfolg mehr begehrst als Jesus selbst. Und das hat dein Herz getäuscht. Dein Herz wurde wegen der Liebe zum Geld von Jesus weggezogen. Und das ist eine sehr gravierende Sache, mit der sich viele auseinandersetzen müssen. Ich sehe, dass viele Personen Bibelverse benutzt haben, um das zu rechtfertigen, was sie getan haben. Doch der Herr sagt, die Wahrheit ist, dass dich dein Herz in die falsche Richtung lenkt. Und ich sehe, dass der Herr in den nächsten Wochen ganz spezifisch zu einigen von euch sprechen wird. Er wird darüber sprechen, dass du ein paar radikale Entscheidungen in diesem Bereich treffen musst. Sie werden dich alles kosten. Doch nur aus einer natürlichen Perspektive heraus kosten sie dich alles, denn die Wahrheit ist, das wird dich freisetzen für Gottes Wohlstand. Und Gottes Wohlstand wird friedlich sein, und er wird dir ein freies Herz schenken. Gracie denkt darüber nach, ob sie etwas teilen soll. Das ist kein Problem, entspann dich einfach. Wir können hier 5 Minuten lang sitzen und still sein. Es ist gut, in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu sitzen. Beruhige dein Herz und verbinde dich mit dem Heiligen Geist. Lass ihn sprechen. Und wenn er bereit ist, teilen wir es. Und wenn nicht, teilen wir es nicht. Gracie fährt fort. Ich habe eine Wahrnehmung für eine ganze Reihe von Personen hier, und es geht um ihre Sexualität. Das Wort ist für Männer und Frauen. Ich sehe, dass eine ganze Reihe von ihnen ihre Sexualität in Frage gestellt hat und dass sie zurück in Homosexualität gehen. Es fühlt sich so an, als ob dich das andere Geschlecht nicht mehr verstehen könnte. Doch ich sehe, dass dies so eine Art kollektive Täuschung ist, durch die eine ganze Reihe von Menschen aus ihrer Bestimmung herausgebracht werden sollen. Sie haben so viele unterschiedliche Informationen bekommen, die sie wirklich verwirren. Gracie denkt darüber nach, ob sie etwas teilen soll. Das ist kein Problem. Entspann dich einfach. Wir können hier 5 Minuten lang sitzen und still sein. Es ist gut, in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu sitzen. Beruhige dein Herz und verbinde dich mit dem Heiligen Geist. Lass ihn sprechen. Und wenn er bereit ist, teilen wir es. Und wenn nicht, teilen wir es nicht. Gracie fährt fort. Ich habe eine Wahrnehmung für eine ganze Reihe von Personen hier und es geht um ihre Sexualität. Das Wort ist für Männer und Frauen. Ich sehe, dass eine ganze Reihe von ihnen ihre Sexualität in Frage gestellt hat und dass sie zurück in Homosexualität gehen. Es fühlt sich so an, als ob dich das andere Geschlecht nicht mehr verstehen könnte. Doch ich sehe, dass dies so eine Art kollektive Täuschung ist, durch die eine ganze Reihe von Menschen aus ihrer Bestimmung herausgebracht werden sollen. Sie haben so viele unterschiedliche Informationen bekommen, die sie wirklich verwirrten. Und ich sehe, dass dies eine Schlüsselzeit für sie ist. Wir haben keine Zeit mehr dafür, dass unser Denken getäuscht und unsere Herzen abgezogen werden. Doch in dem Moment, in dem wir unseren Fokus von der Welt abwenden und unseren Fokus auf Gott richten, werden die Dinge so viel mehr Sinn ergeben. Und all diese Personen werden das wahre Glück finden, das nur von ihm kommt. Die Personen, die jetzt so verwirrt sind, füttern sich mit dieser Welt und nicht mit Gott. Sie suchten Trost in der Bibel und sie haben sogar Bibelverse gefunden, die sie in ihrer falschen Entscheidung, die sie getroffen haben, trösteten. Doch der Herr sagt: Nichts von dem wird dir wahre Freude bringen. Es wird nur noch mehr Verlegenheit und Scham verursachen. Die einzige Freude, die du bekommen kannst, kommt aus dem Herzen Gottes. Reinhard macht weiter. Ich sehe jemanden, der von Brustkrebs geheilt wird. Eine Person hat einen Tumor in ihrer Brust und der Heilige Geist nimmt ihn heraus. Wenn du dieses Live jetzt gerade anschaust, dann tu mir bitte einen Gefallen. Denn das Live bleibt aufgezeichnet und wir stellen es auch auf YouTube. Das heißt, viele Menschen werden es sehen. Und deshalb wird das prophetische Wort auch später noch zu Menschen sprechen und es werden auch später noch Wunder geschehen. Deshalb bin ich nicht sicher, ob diese Person jetzt hier ist. Doch wenn das jetzt jemand sieht und du tatsächlich einen Tumor in deiner Brust hast, den du fühlen kannst, dann tu mir einen Gefallen und schreib in die Kommentare Tumor. Aber nur, wenn du jetzt tatsächlich spüren kannst, dass ein Tumor vorhanden ist. Ich möchte einfach sehen, ob jemand hier ist, den das betrifft. Denn ich weiß, dass Jesus jemanden von Brustkrebs heilt, also einem Tumor geheilt wird. Okay, du hast also einen Tumor, leg deine Hand genau dorthin, wo der Tumor ist. Okay, mehr als eine Person ist davon betroffen, es sind 3 Personen. Wow, das ist stark. Gut, macht euch bereit für ein Wunder. Tumore sind falsch. Krebs ist falsch. Im Himmel gibt es keinen Krebs und im Himmel gibt es keine Tumore. Wir müssen intolerant gegenüber diesen Dingen werden. Okay, 4 Frauen haben geschrieben, dass sie jetzt einen Tumor haben, den sie spüren können. Ich möchte, dass ihr hundertprozentig ehrlich seid. Wir dürfen nie übertreiben, was Gott tut. Wir sagen deshalb auch nicht, ich bin geheilt im Namen Jesu durch Glauben, wenn der Tumor immer noch da ist. Ich meine, ja, du bist geheilt und du musst das in Anspruch nehmen, aber das ist etwas anderes. Ich möchte, dass du nun Folgendes tust. Ich werde jetzt beten und du tust alles, was du kannst, um deinen Tumor zu spüren. Und nur dann, wenn bei diesen 4 Frauen, die gesagt haben, dass sie einen Tumor hatten, der Tumor nicht mehr spürbar ist, möchte ich, dass ihr geheilt schreibt. Also lasst mich beten. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass... Juhu, ich kann diese Tumore verschwinden sehen. Heiliger Geist, danke vielmals. Die Bibel sagt, dass Gott Jesus von Nazareth, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, und er heilte jeden, jeden, jeden, der vom Teufel unterdrückt wurde. Teufel, du bist ein Lügner und wir hassen dich. Und wir hassen deine Werke. Wir hassen Krebs, wir hassen Tumore, denn Gott hasst sie. Und ich nehme Autorität ein über jeden Geist des Krebses. Ich nehme Autorität ein über jeden Tumor und über jeden Geist der Krankheit. Und ich befehle diesen Tumoren, jetzt zu verschwinden. Jetzt. Ich verfluche diesen Krebs genauso wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat und sagte, keine Frucht mehr. Genauso verfluche ich diese Tumore und ich sage, keine Tumore mehr. Frauen, seid geheilt. Tumore geht. Danke, Jesus. Nun, meine Damen, tut alles, um eure Tumore zu finden. Schreibt in die Kommentare und sagt uns, ob der Tumor weg ist oder nicht. Wenn kein Tumor mehr da ist, dann schreibt geheilt. Oder du kannst auch Tumor wegschreiben. Also los, überprüft es und teilt es uns mit. Denn ich weiß, ich sah es ganz klar und ich weiß, dass Jesus Brustkrebs heilt. Okay, hier schreibt jemand, der Tumor ist weg. Ja, schick uns eine Nachricht über Instagram. Schick uns das Zeugnis. Geh und lass das vom Arzt überprüfen und schick uns den Bericht des Arztes. Gracy sagt, eine Frau schreibt, er ist immer noch da. Reinhard, Vater, wir erlauben diesen Tumoren nicht in der Brust von diesen Frauen zu bleiben. Dies ist das Werk des Teufels und es ist nicht das Werk Gottes. Wir befehlen den Tumoren vollkommen zu verschwinden. Eine zweite Frau schreibt ebenfalls, dass er verschwunden ist. Jesus, wir danken, danken, danken dir. Reinhard sagt, Leute, hört zu. Gracy und ich werden diese prophetischen Lives einmal in der Woche machen, außer wenn ich reise. Selbstverständlich wird es Wochen geben, in denen ich nicht hier sein kann und deshalb wird dann kein Live stattfinden. Doch ich möchte euch etwas sagen. Es funktioniert nicht, wenn ihr uns sagen wollt, was wir für euch tun sollen. Wir folgen dem Heiligen Geist, das heißt, wenn der Heilige Geist uns ein Wort gibt, werden wir es weitergeben. Ich habe gelernt, dass ich mich entscheiden muss, ob ich auf Menschen reagiere oder ob ich auf Gott reagiere. Und ich darf nicht das tun, was Menschen von mir wollen, anstatt das zu tun, was Gott von mir will. Deshalb werden wir Gott gehorchen. Wann immer er zu uns sagt, dass wir sprechen sollen, werden wir sprechen. Wow, eine weitere Frau wurde geheilt. Es gibt immer Personen, die sagen, bete für meinen Ehemann oder bete für meine Frau, damit sie sich ändern und dies oder das tun. So funktioniert das nicht. Ich kann nicht dafür beten, dass dein Ehemann von Alkoholismus geheilt wird und dann wird Gott ihn tatsächlich von Alkoholismus heilen. So funktioniert das nicht. Denkst du, dass Gott sagt, ich befreie deinen Mann nicht von Alkoholismus, sofern Reinhard nicht dafür betet? Niemals, so funktioniert das nicht. Gott wird nie jemanden ändern, der sich nicht von ganzem Herzen ändern möchte. Ich weiß, es ist schrecklich für eine Frau, mit einem alkoholabhängigen Mann zu leben, aber deine Verzweiflung wird deinen Ehemann nicht freisetzen. Die Verzweiflung deines Ehemanns wird ihm seine Freiheit bringen. Er muss an den Punkt kommen, an dem er sagt, »O Jesus, ich zerstöre mein Leben durch Alkohol nie wieder.« Wenn er das nicht tut, musst du einfach mit einem alkoholabhängigen Ehemann leben oder nicht leben. Das musst du herausfinden. Aber wir dürfen Gott nicht für solche Dinge beschuldigen. Und wenn wir dafür beten, dass er das tut, beschuldigen wir ihn indirekt dafür, indem wir sagen, Gott, du hast es noch nicht getan. Tu es, tu es. Lasst uns diese einfache Wahrheit lernen. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist kraftvoll. Aber wir müssen danach verlangen. Leute, danke. Ein großartiges Live. Gracie und ich haben es genossen. Wir sehen uns. Habt einen großartigen Tag.